Am Morgen noch frisch, unverbraucht, kein gleißendes Licht, keine große Hitze. Am Morgen ein leichter Wind, Hauch von Rosen und Lavendel. Lasst die Blumen sprechen.